Spiegel rufst du mit, die sanften Berge, wo der Wein im Sonnenglanze brecht ihn rein. Und diesen Krieg, der Nussbaumauch, der Gaben überfülle war. Doch sieht mein Auge tief gefurcht, wie seit des grauen Burgenstein, das seltsam stille Zayatal. Man wird zerrissen, steil und hoch, man zankt und breit im Schild erträumt. Es ragt manches stolzer Schloss aus steilem Fels zum Firmament. Und viel Ruinen springen sich in heller, klarer Wasserflut. Die Wälder aber herrlich groß, sie rauschen gar geheimnisvoll. Von manchem alten Heldengram ins Dunkel zu der Ufern hin. Gebar ist schlichter Legesell, bist du in diesem Eigenwill. Die Wälder aber herrlich groß, sie rauschen gar geheimnisvoll. Von manchem alten Heldendarm bis dunkel zu den Ufern hin. Gebannet schlichter Weggesellt, bist du in diesem reichen Weg. Ein Rauben zieht ringsumher. Von Fluss und Weite, Berg und Tal, mit sagenhaften Geistersagen. Hörst du das alte Erdenlied? Wo kommen, werden und vergehen die Lehre solcher Meisterschaft? Du spielst der Seele Heiligtum und allen Sinnen offenbart sich eine seltsam Wundermeer. Aus Nebel der Vergangenheit mit Sturm und Blecher reichen sich bis in die helle Gegenwart. Da kommen sie, man sieht's grad an. Da kommen sie, man sieht's grad nach. Der Stärke, Urvolk, Lös und Scheu. Die Schätze in die Erde schoss. Ein Stein im Erz und göttlich gut. An die Erdfalten anvertraut. Als feine Helle, Sonnenlicht. Gebannt, verschlossen, ungehemmt. Erlitten sie von großer Not. Und andere Stimmen reinen sie. Gestalten Räder auf der Fahrt, gehüt und Tier mit Schwer und Schild, ihr starker Kampfes Proant. Und ihren Haaren meines Kraft, wo keinem Sklaven steht berührt, das mit Horn erreicht die Hitlerfrau. Bezüglich Licht, ihr senkt den Blick, der Vater müden, er in Gas. Die Knaben trotzig robben sie, die junge Kraft als Leer und Dast. Und immer wandelt sich das Bild, der reiche Mund erwirbt sie auch. Da kommen sie, des Volkes Zier, im Land der Rüstung hoch zu Ross. Mit Kreuz und Wappen voll geschmückt und adler Blick im Stall gesehen. Dazwischen lebt die Fantasie. Der Hagel diesen Helden scharrt und nickt und greift und schwanger weht. Sie gleiten schattenhaft dahin. Gleich holdem Sand der Kinderzeit schirret los. Lange ist der Zug bis in die lichte Gegenwart. Durchs Ganze aber heilig schön mit Bienengunst im Wald durch Lust. Die heiße Liebe und die Schuld. Oh, Liebe ist die Schwester auch, das tiefe, tiefe Sonnenleid. Seelen, Menschenart, die Städte reichen, nächstes Spiel und selbst vergessen. Dieser Bär reibt sich auf leichten Fuß, ein wunderlebliches Zauberspiel. Es lebt der rein tiefer Blick, ein leuchtend Leicht, der mit Sonnenstrahl. Und ohne Lacht der Rosenburg, da der erst ein Schaul ist, da lasse mich die Wunderkraft, die Lehre hält doch liegen, denn der Zeigerland, mein stolzes Lied, der alt berühmter Gestalt. So zählen sie, mein freier Stand, mit heute Tage, Zauberweis als Scheuchlein wäre an jedem Kranz. Die Märchen zauber um dich lieb, wo war der Lust, wo war der Leid? Die Tabler deinem schlichten Gast bewahrte gütig deine Kunst, die er als Wunder Jugendlust mit dir da ewig schlicht bewegt.